Gentlemen, das ist ein Knockout Song. Are you ready? Mit ihm. Nur ein paar Runden und er wird euch Punks bedienen. Ah, sei achtsam, wenn er vor dir steht. Nur ein Hammer und du brauchst dein Gesicht so weh. Hey, im Ring wird's schwer, mit dem Swing nem Bär. Komm ihn besser nicht in die Quere. Wie den Instinkt fürs Boxen. Du willst dein Glück provozieren, komm und lass dich ausnocken. Wie den Meister der Klassen, der Meister des Punches. Karim bereit, heute Abend alles zu breit und zu stoppen. Yeah, Kilo im Weg. Hier kommt Karim El-Yassini, der dich zerlegt. Knockout. Ja komm und scher du Wisch, wenn du dich traust. Der Swing mit seiner Faust auf dein Kinn. Knockout. Hier stehen hier 100 kräftige Kilo im Weg. Hier kommt Karim El-Yassini, der dich zerlegt. Knockout. Ja komm und scher du Wisch, wenn du dich traust. Der Swing mit seiner Faust auf dein Kinn. Und Knockout. Fight, folks. Never have I seen so much fury in one fighter in all my life. I'm wondering if his opponent is still breathing. With this wonderful flows, he knocked him down cold to the ground in the first seconds of the second round.